Hier ist der Südwestfunk. Das Hörspiel bringt Theseus nach einer Erzählung von André Gide. Ich bin Theseus. Mein Vater Aigeus war ein ausgezeichneter Mann. Alles an ihm war vorbildlich. Allerdings habe ich den Verdacht, dass ich nur sein vermeintlicher Sohn bin. Man hat mir gesagt, der große Poseidon habe mich gezeugt. Wenn das so ist, stammt meine Flatterhaftigkeit von diesem Gott. Ich bin nie imstande gewesen, mich auf eine Frau festzulegen. Aigeus hielt mich manchmal etwas zurück und ich weiß ihm Dank für seine Vormundschaft. Immerhin, ich glaube, mir einige namhafte Verdienste errungen zu haben. Ich habe die Erde endgültig von so manchen Tyrannen, Banditen und Ungeheuern gesäubert. Ich habe gewisse Bahnen des Denkens reingefegt, die auch der verwegenste Geist nur zitternd betrat. Ich habe den Himmel aufgehellt, damit der Mensch die Stirne weniger zu beugen und die Überraschung weniger zu fürchten braucht. Man muss zugeben, dass das freie Land nach dem Tode meines Vaters keinen beruhigenden Anblick bot. Zwischen den verstreuten Dörfern dehnten sich große unbebaute Flächen aus, die von unsicheren Straßen durchzogen waren. Dichte Wälder und Bergschluchten mussten durchquert werden. An den gefährlichsten Stellen hausten Räuber, die den Reisenden töteten und beraubten oder ihm wenigstens Lösegeld abforderten. Keine Polizei kontrollierte sie. Zum Räuberunwesen kamen die Überfälle wilder Tiere, die schlimme Macht der trügerischen Elemente. Wenn ein Unvorsichtiger umkam, wusste man nicht, ob er göttlichem oder einfach menschlichem Übelwollen zum Opfer gefallen war. Alles Unerklärliche schien göttlich zu sein. Und der Schrecken breitete sich über die Religion aus, sodass das Heldentum oft wie Gottlosigkeit aussah. Die ersten und wichtigsten Siege des Menschen waren die über die Götter. Ja, das waren endgültige Siege. Mit den Frauen musste ich immer wieder neu anfangen. Und sie waren doch meine Stärke und meine Schwäche. Ich entglitt der eine nur, um in die Schlingen einer anderen zu fallen. Und eroberte keine, ohne vorher selbst erobert zu sein. Pirithous hatte recht, als er sagte, man dürfe sich von keiner Bange machen lassen, wie Herkules in den Armen der Omphale. Diejenige, die mich eines Tages unter dem Vorwand, mich zu schützen, binden und durch einen dünnen, aber nicht dehnbaren Faden an sich heften wollte, war auch dieselbe, die ich... Aber noch ist es nicht Zeit, davon zu sprechen. Auf dem Wege nach Athen unter einem Terebintenstrauch lachte mir mein erstes Liebesglück. Perigone war groß und schlank. Ich hatte ihren Vater getötet und machte ihr zur Belohnung ein sehr schönes Kind, Menalippos. Beide habe ich aus den Augen verloren. Es drängte mich weiter und ich mochte nicht säumen. So war es immer. Was ich getan hatte, hielt mich nicht zurück. Was noch zu tun blieb, das forderte mich. Das Wichtigste schien mir immer in der Zukunft zu liegen. Darum will ich auch nicht länger bei den vorläufigen Kleinigkeiten verweilen, die mich nicht weiter verpflichteten. Ich komme nun zu einem wundervollen Abenteuer, wie es selbst Herkules nicht gekannt hat. Davon muss ich ausführlich berichten. Zunächst ist zu sagen, dass Kreta ein mächtiges Reich war. Minos beherrschte es. Er machte Attika für den Tod seines Sohnes Androgeos verantwortlich und hatte uns als Repressalie einen jährlichen Tribut abgefordert. 7 Jünglinge und 7 Mädchen mussten ausgeliefert werden, um, wie man sagte, die Gelüste des Minotaurus zu befriedigen. Die Opfer wurden durch das Los bestimmt. Ich war damals gerade nach Griechenland zurückgekehrt. Zwar hatte mich das Los verschont. Es verschont Prinzen gern. Aber ich verlangte, mit dabei zu sein, trotz des Widerstandes meines königlichen Vaters. Mein Plan war der, den Minotaurus zu überwältigen und damit Griechenland von dem abscheulichen Tribut zu befreien. An einem Märzmorgen landeten wir in Amnisos, einem kleinen Flecken, der der Hauptstadt Knossos als Hafen dient, wo Minos residiert und sich seinen Palast erbaut hat. Wir hätten schon am Abend vorher ankommen sollen, aber ein heftiger Sturm hatte uns aufgehalten. Kaum ausgestiegen, wurden wir von bewaffneten Wachen umringt. Sie nahmen mir und Peritous das Schwert ab, durchsuchten uns nach anderen Waffen und führten uns dann vor den König, der uns mit seinem Hof von Knossos entgegengeeilt war. Eine Menge Volkes war herbeigeströmt, um uns zu sehen. Minos betrachtete uns lange, nachdem er uns auf seiner Insel willkommen geheißen. Dazu lächelte er in einer Art, die ironisch sein mochte, da wir ja als Verurteilte kamen. Ihm zur Seite standen die Königin und die beiden Prinzessinnen, seine Töchter. Es schien mir gleich, als ob die Ältere mich beachte. Zwar hatte ich mir vorgenommen, äußerst vorsichtig zu sein und von meiner vornehmen Abkunft ebenso wenig zu verraten wie von meinen verwegenen Plänen, aber plötzlich schien es mir besser, meine Karten aufzudecken. Ich hatte die Aufmerksamkeit der Prinzessin erregt. Nichts konnte sie mehr an mich fesseln und mich beim König in Gunst setzen, als offen zu erklären, ich sei der Sohn des Aegeus. Ich ließ sogar durchblicken, dass man in Attika sage, der große Poseidon sei mein Erzeuger. Worauf Minos ernst erwiderte, er werde mich sofort der Wellenprobe unterwerfen, um die Sache klarzustellen. Daraufhin erklärte ich zuversichtlich, ich sei sicher, dass ich alle Proben siegreich bestehen würde. Die Damen des Hofes, wo nicht Minos selbst, waren durch meine Selbstsicherheit sichtlich günstig für mich eingenommen. Minos sagte, Prinz Theseus, ich werde Sie jetzt an den Strand führen, um Sie der Probe zu unterziehen, die uns offenbaren wird, ob Sie wirklich der Sohn des Gottes Poseidons sind, wie Sie behaupteten. Er führte mich also auf einen vorspringenden Felsen, an dessen Fuß die Wogen schlugen. Ich werde, sagte der König, meine Krone ins Meer werfen. Dadurch beweise ich, dass ich Ihnen zutraue, Sie werden sie mir wiederholen. Die Königin und die beiden Prinzessinnen waren zugegen. Sie wünschten, der Probe beizuwohnen. Ihre Gegenwart machte mir Mut und ich lehnte ab. Bin ich ein Hund, der seinem Herrn einen Gegenstand zurückbringt, auch wenn es eine Krone ist? Lassen Sie mich ohne Köder tauchen. Ich werde Ihnen irgendetwas zurückbringen, was meine Taucherkunst beweist. Ich trieb die Kühnheit noch weiter. Eine starke Brise war aufgekommen und hatte von Ariadnes Schultern eine lange Schärpe gelöst. Der Windhauch trieb sie mir zu. Ich packte sie lächelnd, wie wenn die Prinzessin oder irgendein Gott sie mir angeboten hätte. Sofort warf ich meinen Rock ab, der mich beengte, schlang mir die Schärpe um die Hüften, zog sie zwischen den Schenkeln nach vorne und knüpfte sie fest. Es sah so aus, als täte ich es aus Scham, um meine Mannheit nicht vor den Damen zu zeigen. Aber ich konnte auf diese Weise einen Ledergürtel verbergen, den ich anbehielt. Eine Geldkatze hing daran, in der ich zwar keine Münzen, wohl aber einige wertvolle Steine hatte. Ich hatte sie aus Griechenland mitgebracht, weil ich wusste, dass sie überall ihren vollen Wert behalten. Ich holte tief Atem und tauchte. Trainiert wie ich war, tauchte ich tief und erschien erst wieder an der Oberfläche, nachdem ich einen Onyx Achat und zwei Chrysopase aus der Geldkatze herausgeholt hatte. Als ich auf dem Boden stand, überreichte ich so galant wie ich konnte der Königin den Onyx und den Prinzessinnen die Chrysopase. Ich tat so, als hätte ich sie vom Meeresgrund geholt. Es war aber sehr unwahrscheinlich, dass solche Steine, die schon auf unserem Boden sehr selten sind, sich ohne weiteres in der Tiefe finden sollten und dass ich Zeit gehabt hätte, sie auszusuchen. So ließ ich durchblicken, Poseidon selbst habe sie mir zugesteckt, damit ich sie den Damen überreichte. Das bewies noch sicherer als die Probe meine göttliche Herkunft und Begünstigung. Daraufhin gab mir Minos mein Schwert zurück. Bald darauf holten uns Wagen ab, um uns nach Knossos zu bringen. Ich bin gar kein Kosmopolit. Am Hof des Minos begriff ich zum ersten Mal, dass ich ein Hellene sei und fühlte mich fremd. Alles war so raffiniert, dass ich mir wie ein Wilder vorkam. Mein Ungeschick wurde noch größer, weil es die Leute zum Lächeln brachte. Ich hatte die Gewohnheit, die Speisen mit den Fingern zum Munde zu führen und hineinzubeißen. die Gäbelchen aus Metall oder geschnitztem Bein, die Messer, mit denen sie das Fleisch hackten, machten mir größere Beschwer als die schwersten Waffen. Alle Blicke hefteten sich auf mich. Ich musste Konversation machen und wurde dadurch nur noch linkischer. Gott, wie ungeschickt kam ich mir vor. Ich, der ich immer nur als Einzelner etwas getaugt hatte, war zum ersten Mal in Gesellschaft. Hier kam es nicht mehr auf Ringen und Kraft an. Man musste gefallen. Ich hatte darin keinerlei Übung. Beim Diner saß ich zwischen den beiden Prinzessinnen. Während der ganzen Mahlzeit presste Ariadne unter dem Tischtuch ihre Knie an mich. Aber vor allem verwirrte mich die Wärme, die von Phaedra ausging. Während mir gegenüber die Königin Pasiphae mich mit den Blicken auffraß, lächelte Minos an ihrer Seite immer gleichmäßig. Nur Rhadamanthys, der Bruder des Königs, mit seinem langen blonden Bart sah etwas mürrisch drein. Beide verließen den Saal nach dem vierten Gang, einer Sitzung halber, wie sie sagten. Was sie damit meinten, begriff ich erst später. Ich aß viel und trank noch mehr. Verschiedene Weine und Liköre wurden reichlich angeboten. So war ich bald benommen. Als ich mich gerade noch auf den Beinen halten konnte, bat ich um die Erlaubnis, hinauszugehen. Sofort führte mich die Königin in ein kleines Waschkabinett, das an ihre Privatgemächer stieß. Ich spie reichlich und setzte mich dann zu ihr auf einen Divan ihres Schlafzimmers. Dort machte sie sich an mich heran. Junger Freund, wir wollen die Gelegenheit schnell ausnutzen, dass wir hier ganz allein sind. Ich weiß genau, was Sie hierher führt. Sie haben mörderische Absichten. Oh, verschließen Sie sich den Forderungen meines Herzens nicht. Der sogenannte Minotaurus mag ein Ungeheuer sein oder nicht. Er ist mein Sohn. Verstehen Sie mich, bitte. Ich bin eine mystische Natur. Ich liebe ausschließlich das Göttliche. Das Schlimme ist nur, dass man nicht immer weiß, wo der Gott anfängt und wo er aufhört. Gewiss habe ich nachher meinen Irrtum beklagt, aber ich versichere Ihnen, Theseus, im Augenblick selbst war es göttlich. Sie müssen nämlich wissen, dass mein Stier kein gewöhnlicher war. Poseidon hatte ihn geliefert. Er hätte ihm geopfert werden sollen, aber er war so schön, dass Minos sich nicht dazu entschließen konnte. Das hat mir dann erlaubt, meine Begierde als Rache des Gottes auszugehen. Und Sie wissen ja genau, dass meine Schwiegermutter Europa von einem Stier entführt worden war. Zeus verbarg sich in ihm. Aus dieser Verbindung ist Minos selbst entstanden. Deswegen hat man den Stieren in seiner Familie immer große Ehren erwiesen. Und als ich dann nach der Geburt des Minotaurus sah, wie Minos die Stirn runzelte, brauchte ich ihm nur zu sagen, na, und deine Mutter? Deshalb bitte ich Sie auch inständig, Theseus, tun Sie ihm kein Leid, sondern freunden Sie sich lieber mit ihm an, um ein Missverständnis zwischen Kreta und Griechenland zu beseitigen, das unsere beiden Länder zu ihrem großen Schaden in einen Gegensatz gebracht hat. Während sie so sprach, wurde sie immer zudringlicher, was mich sehr belästigte. Der Weindunst war noch nicht verflogen und mischte sich mit dem starken Parfum ihrer hervorquellenden Brüste. Zurück zum Göttlichen. Man muss immer wieder dazu zurückkehren. Sie selbst, Theseus. Sie selbst. Wie sollten Sie sich nicht von einem Gott bewohnt fühlen? Was meine Verlegenheit jedoch aufs Höchste steigerte, war, dass Ariadne, die älteste Tochter, mir vor meinem Unwohlsein durch Gebärden und halblaute Worte zu verstehen gegeben hatte, sie erwarte mich auf der Terrasse, sobald mir wieder wohl sei. Welche Terrasse! Und welcher Palast! Oh, die berauschenden Gärten! Sie schienen unter dem Mond zu schweben, als erwarteten sie etwas. Es war März, der Frühling pulste schon mit morniger Wärme. Mein Unwohlsein schwand so, wie ich wieder in der frischen Luft war. Ich bin kein Stubenmensch und muss aus voller Brust atmen können. Ariadne lief auf mich zu und klebte ihre heißen Lippen im Nu so heftig auf die meinen, dass wir beide schwankten. Ich kann mir denken, was meine Mutter dir erzählt hat. Sie ist verrückt, ganz übergeschnappt. Du brauchst nicht auf sie zu hören. Vor allem, du bist hier sehr gefährdet. Du kommst, um meinen Halbbruder, den Minotaurus, zu bekämpfen. Ich weiß das. Pass gut auf. Du wirst ihn überwältigen. Aber bisher hat keiner wieder aus dem Labyrinth herauskommen können, in dem das Ungeheuer wohnt. Auch du wirst es nicht können, wenn ich, deine Geliebte, oder doch bald deine Geliebte, dir nicht helfe. Du kannst dir nicht vorstellen, wie kompliziert das Labyrinth ist. Morgen mache ich dich mit Daedalus bekannt, er wird dir erzählen. Er hat es gebaut. Aber er selbst findet sich darin nicht mehr zurecht. Er wird dir berichten, wie sein Ikarus, der sich hineingewagt hatte, nur auf dem Luftweg wieder hinauskam mit Hilfe von Flügeln. Aber das möchte ich dir nicht raten. Es ist zu gefährlich. Eins musst du sofort begreifen. Deine einzige Chance hängt davon ab, dass du mich nie verlässest. Du und ich. Wir sind von jetzt ab auf Tod und Leben verbunden. Nur dank mir. Durch dich, mich. In mir kannst du dich selbst wiederfinden. Entweder oder. Wehe dir, wenn du mich verlässest. Also nimm mich zuerst einmal. Mit diesen Worten ließ sie mich in ihr Versteck ein, gab sich mir preis und hielt mich bis zum Morgen in ihren Armen. Ich muss gestehen, die Zeit kam mir lang vor. Ich habe nirgends je gerne verweilt, auch nicht im Schoß der Wonne. Sobald die Neuheit schal wird, habe ich nur einen Wunsch: weiter. Außerdem sagte sie... Du hast es mir versprochen. Ich hatte aber gar nichts versprochen und will vor allem frei bleiben. Obwohl der Rausch meine Beobachtungsgabe vernebelt hatte, schien mir ihr Versteck so leicht zugänglich, dass ich meiner Meinung nach nicht der Pionier gewesen bin. Diese Wahrnehmung habe ich in der Folge als voll ausreichende Ermächtigung betrachtet, um mich von Ariadne frei zu machen. Überdies wurde mir ihre Gefühlsduselei bald unerträglich. Unerträglich ihre Beteuerungen ewiger Liebe und die zärtlichen Kosenamen, mit denen sie mich überschüttete. Ich war abwechselnd ihr Ein und Alles, ihr Piepmatz, ihr Wuschelchen, ihr kleiner Falke, ihr Goldschätzchen. Die Minutive sind mir grausig. Außerdem liebte sie es, sich poetisch auszudrücken. Mein Herzchen, sagte sie mir. Bald sind die Schwertlilien verblüht. Während sie eben aufblühten. Ich weiß wohl, dass alles vergeht, kümmere mich aber nur um die Gegenwart. Sie sagte auch, ich kann nicht ohne dich sein. Was zur Folge hatte, dass ich nur noch daran dachte, sie los zu sein. Was wird der König, dein Vater, dazu sagen? Minos erträgt alles, mein Schatz. Er hält es für das Weiseste, dasjenige zuzulassen, was man nicht verhindern kann. Als meine Mutter sich mit dem Stier einließ, erhob er keinen Protest, sondern wandte nur ein, in diesem Fall komme ich nicht ganz mit. Mama hat es mir wiederholt, als sie sich mit ihm ausgesprochen hatte. Was geschehen ist, ist geschehen, fügte er hinzu, und nichts kann es ungeschehen machen. Mit uns wird er es ebenso halten. Höchstens verstößt er dich von seinem Hof, aber was macht das? Ich folge dir überall hin. Das wollen wir sehen, dachte ich. Nachdem wir einen leichten Imbiss eingenommen hatten, bat ich sie, mich zu Daedalus zu führen. Daedalus war über Reißbretter und Planzeichnungen gebeugt gewesen, umgeben von einer Menge absonderlicher Instrumente. Er fing damit an, mich wegen meiner Heldentaten zu beglückwünschen. Er fügte hinzu, ich schien ihm etwas einfältig zu sein. Er halte von Waffentaten nicht viel und glaube nicht, dass der Wert eines Menschen in seinen Armen liege. Ich habe seinerzeit deinen Vorgänger Herkules öfters gesehen. Er war dumm und man konnte aus ihm nichts herausholen, außer Heldisches. Aber was mich an ihm anzog, wie es mich an dir anzieht, war eine Art Hingebung an die Aufgabe. Eine Kühnheit ohne Zurückweichen. Ja, eine Verwegenheit, die den Menschen vorstürzen lässt und den Gegner niederzwingt, nachdem sie das Stück Feigheit bezwungen hat, das jeder von uns in sich trägt. Herkules war beflissener als du, besorgter um gute Ausführung, ein wenig traurig, besonders nach vollbrachter Tat. Was ich aber an dir liebe, ist die Freude. Das unterscheidet dich von Herkules. Ich lobe dich, dass du dich nicht durch das Denken verwirren lässt. Das ist gut für andere, die selbst nicht handeln, aber triftige und treffliche Gründe zum Handeln vorbringen. Weißt du wohl, dass wir Vettern sind? Dass auch ich Helene bin? Es war mir leid, dass ich Attika verlassen musste infolge von Meinungsverschiedenheiten mit meinem Neffen Talos, der Bildhauer war wie ich und mein Nebenbuhler. In Kreta angekommen, unterhielt ich mich mit Minos von meinen Studien und meinen Reisen. Dann machte ich ihn mit einem Plan bekannt, den ich gehegt hatte. Ich wollte neben seinem Palast, wenn er einverstanden wäre und mir die Mittel lieferte, ein Labyrinth erbauen. Nun befand sich Minos gerade damals in Verlegenheit. Die Königin war mit einem Ungetüm niedergekommen. Minos wusste nicht, was mit dem Minotauros anfangen. Das Ungetüm sollte darin nicht gerade eingesperrt, aber doch so zurückgehalten sein, dass es nicht entkommen könnte. Nun gibt es meiner Meinung nach keinen Kerker, der einem hartnäckigen Fluchtwillen standhält. Ich dachte mir deshalb, man richte das Labyrinth am besten so ein, dass man nicht etwa es nicht verlassen könnte, versuche mich zu verstehen, sondern dass man es nicht wollte. Ich vereinigte also in diesem Ort das, was den Gelüsten jeder Art entsprach. Die des Minotaurus sind weder zahlreich noch verschiedenartig, aber man musste außerdem mit allen und jedem rechnen, der das Labyrinth beträte. Vor allem war es wichtig, ihren Willen bis zur Vernichtung zu schwächen. Ich hatte bemerkt, dass gewisse Pflanzen, wenn man sie ins Feuer wirft, im Verglimmen halbnarkotische Dünste entwickeln, die mir höchst zweckmäßig erscheinen. Sie erfüllten genau meine Erwartungen. Ich ließ also Kohlebecken damit bestreuen, die Tag und Nacht in Glut gehalten werden. Schwerer Rauch entsteigt ihnen und schläfert nicht nur den Willen ein, sondern erzeugt einen berückenden Rausch, der schmeichlerische Gaukelbilder vortäuscht. Das Erstaunliche ist aber, dass man diese Düfte nicht mehr entbehren kann, wenn man sie eine Zeit lang eingeatmet hat. Leib und Geist finden Geschmack an dieser bösartigen Trunkenheit. Die Wirklichkeit außerhalb ihrer scheint reizlos, so dass man nicht zurückzukehren wünscht. Auch dies vor allem, hält einen im Labyrinth zurück. Ich kenne deinen Wunsch, es zu betreten, um den Minotaurus zu bekämpfen. Deshalb warne ich dich. Und wenn ich dir so lange von dieser Gefahr gesprochen habe, so war es, damit du dich wappnen könntest. Allein wirst du nicht damit fertig werden. Ariadne muss dich begleiten, aber sie soll auf der Schwelle bleiben und die Düfte nicht einatmen. Sie muss ihr kaltes Blut behalten, während du der Trunkenheit erliegst. Aber bleibe Herr über dich, auch im Rausch. Darauf kommt alles an. Vielleicht reicht dein Wille dazu nicht aus, denn diese Ausdünstungen schwächen ihn, ich sage es dir. Ich habe mir deshalb ausgedacht, Ariadne und dich durch einen Faden zu verbinden, als fühlbare Darstellung der Pflicht. Er wird dir erlauben, dich nötigen, zu ihr zurückzukehren, wenn du dich entfernt hast. Befestige dich nur in dem Vorsatz, ihn nicht zu zerreißen. Trotz der Lockung des Labyrinths, der Anziehung des Unbekannten, der Verführung deines Mutes. Kehre zu ihr zurück, sonst ist es um dich geschehen und das Beste ist verloren. Dieser Faden verknüpft dich mit der Vergangenheit. Kehre zu ihr zurück. Kehre zu dir zurück. Denn in deiner Vergangenheit, in dem, was du jetzt bist, gründet alles, was du sein wirst. Ich hätte weniger lange zu dir gesprochen, wenn ich mich weniger für dich interessierte. Aber ehe du deinem Geschick entgegengehst, sollst du meinen Sohn hören. Er ging auf eine niedrige Tür zu, hob den Vorhang auf, der sie bedeckte, und rief: Ikarus, geliebter Sohn, komm und erzähle uns, was dich quält. Oder setze vielmehr dein Selbstgespräch fort wie in deiner Einsamkeit, ohne dich um mich und meinen Gast zu kümmern. Tue so, als ob wir nicht da wären. Ich sah einen jungen Mann etwa meines Alters eintreten, der mir im Dämmerlicht sehr schön erschien. Langes, blondes Haar fiel in Locken über seine Schultern. Sein starrer Blick schien nicht an den Gegenständen zu haften. Er schien uns nicht zu sehen. Ohne Zweifel setzte er seine innere Wanderung fort. Er sagte: Wer hat denn angefangen? Der Mann oder das Weib? Ist das Ewige weiblich? Welche große Mutter hat euch geboren, vielfältige Gestalten? Welches Zeugungsprinzip hat ihren Leib befruchtet? Diese Zweiheit ist unannehmbar. So wäre das Kind der Gott? Mein Geist weigert sich, Gott zu teilen. Wenn ich Teilung zulasse, dann zum Streit. Wer Götter hat, hat Krieg. Es gibt nicht Götter, sondern einen Gott. Das Reich Gottes ist der Friede. Alles taucht unter und söhnt sich aus im Einzigen. Er schwieg einen Augenblick, begann dann wieder. Um das Göttliche zu gestalten, muss es der Mensch an einen Ort bannen. Gott ist nur in der Zerstreuung. Die Götter sind geteilt. Er ist unermesslich. Sie sind lokal. Er schwieg wieder, fuhr dann mit keuchender, angstvoller Stimme fort. Aber der Grund von all dem, du klarer Gott, von so viel Pein, so viel Anstrengung, und zu welchem Ziel? Der Daseinsgrund. Warum noch sich lenken? Wo anhalten? Wann kann man sagen, so sei es kein Einsatz mehr? Wie Gott erreichen vom Menschen aus? Wenn ich von Gott ausgehe, wie gelange ich zu mir? Und wird Gott nicht vom Menschen geschaffen? Ganz ebenso sehr, wie Gott mich gebildet hat? Genau auf der Kreuzung der Wege, im Herzen dieses Kreuzes selbst, will mein Geist stehen. Während er so sprach, schwollen die Adern an seiner Stirn. Schweiß troff von seinen Schläfen. Wenigstens schien es mir so, denn ich konnte ihn im Dämmer nicht deutlich sehen. Aber ich hörte ihn keuchen, wie einen, der eine ungeheure Anstrengung macht. Einen Augenblick schwieg er, begann dann von Neuem. Ich weiß nicht, wo Gott anfängt und noch weniger, wo er endet. Ach, wie satt habe ich das Also, das Weil, das Da, Ja, das Vernünfteln, das Ableiten. Ich hole aus dem schönsten Vernunftsschluss nur das heraus, was ich zuerst hineingelegt habe. Wenn ich Gott hineinlege, finde ich ihn darin wieder. Ich finde ihn darin nur, wenn ich ihn hineinlege. Ich habe alle Straßen der Logik durchlaufen. Ich bin es überdrüssig, auf der horizontalen Ebene umherzuirren. Ich krieche und möchte mich aufschwingen. Möchte meinen Schatten, meinen Kot verlassen. Das Gewicht der Vergangenheit abwerfen. Mich zieht der Azur zu sich. Ich fühle mich aufgesogen von oben her. Menschengeist, wohin du dich auch erhebst, ich steige empor. Mein Vater beherrscht die Mechanik. Er wird mir das Mittel zu verschaffen wissen. Ich werde allein gehen. Ich habe die Kühnheit. Ich trage die Kosten. Es gibt keinen anderen Ausweg. Mein schöner Geist, zu lange warst du im Wirrwarr der Probleme verstrickt. Du sollst dich aufschwingen auf ungebahnten Pfad. Ich weiß nicht, welche Anziehung mich lockt, aber ich weiß, es gibt nur ein einziges Endziel. Das arme, liebe Kind. Er glaubt, dem Labyrinth nicht mehr entkommen zu können und begriff nicht, dass das Labyrinth in ihm war. Ich musste ihm deshalb auf seine Bitten Flügel verfertigen, damit er davonfliegen könnte. Er glaubte, der einzige Ausgang sei der durch den Himmel. Alle Erdenwege seien ja versperrt. Ich kannte seinen Hang zur Mystik und verwunderte mich nicht über seinen Wunsch. Ein Wunsch, dem die Befriedigung versagt geblieben ist. Du hast das an seinen Reden merken können. Trotz meines Abmahnens hat er zu hoch aufsteigen wollen und hat seine Kräfte überschätzt. Er ist ins Meer gestürzt. Er ist tot. Ist das denn möglich? Ich habe ihn doch eben lebendig gesehen. Ja. Du hast ihn gesehen. Und er schien dir lebendig. Aber er ist tot. Hier, Theseus, fürchte ich, dass dein Geist, obwohl er griechisch ist, also behende und allen Wahrheiten offen, mir nicht folgen kann. Denn ich selbst, dass ich es dir gestehe, habe lange gebraucht, um das zu verstehen und zuzugeben, was ich dir jetzt sagen will. Jeder von uns, dessen Seele auf der Jenseitswaage nicht zu leicht befunden wird, lebt mehrere Leben. In der Zeitlichkeit und auf der irdischen Ebene entwickelt er sich, vollendet sein Geschick und stirbt. Aber die Zeit selbst ist auf einer anderen Ebene, der wahren, ewigen, aufgehoben. Dort wird jede Gebärde je nach ihrer besonderen Bedeutung ausgezeichnet. Ikarus war schon vor seiner Geburt und bleibt auch nach seinem Tode das Bild der menschlichen Unruhe, des Forschens, des dichterischen Aufschwungs. All das verkörpert er in seinem kurzen Leben. Er hat sein Spiel gespielt, wie es sich gehört. Aber er greift über sich hinaus. So ergeht es den Helden. Ihr Leben dauert fort, wird von Dichtung und Kunst wieder aufgenommen, vollendet sich zum Sinnbild. Auch du hast Großes zu vollbringen, und zwar auf einem ganz anderen Gebiet als dem deiner bisherigen Heldentaten. Dinge, neben denen diese Heldentaten in Zukunft nur wie Kinderspiele aussehen werden. Du hast Athen zu gründen und dort die Herrschaft des Geistes zu errichten. Halte dich also nicht im Labyrinth auf, auch nicht in Ariadnes Armen, nachdem du den furchtbaren Kampf siegreich bestanden hast. Zieh weiter. Betrachte die Trägheit als Verrat. Erst wenn dein Schicksal vollendet ist, lerne die Ruhe im Tode suchen. Nur so wirst du über den Schein des Todes hinaus von der Dankbarkeit der Menschen unerschöpflich neu geschaffen werden. Zieh weiter. Geh vorwärts. Verfolge deine Straße, du tapferer Städteeiniger. Nun vernimm meine Weisungen, O Theseus, und bewahre sie. Ohne Zweifel wirst du den Minotaurus mühelos überwältigen. In das Labyrinth einzutreten ist leicht. Um zurückzukommen, musst du dich mit einem Faden an Ariadne binden. Ich habe einige Knäuel davon hergestellt. Nimm sie mit, wickle sie im Fortschreiten ab, knüpfe das Ende des einen an den Anfang des anderen, sodass keine Lücke entsteht. Bei der Rückkehr spulst du den Faden dann wieder auf, bis zum Ende, das Ariadne hält. Hier sind die Knäuel. Leb wohl. Ich verließ Daedalus und suchte Ariadne auf. Als wir vor dem Eingang des Labyrinths angekommen waren, beschwor ich Ariadne, nicht von der Stelle zu weichen. Sie hielt darauf, selbst das Fadenende an meinem Handgelenk zu befestigen, und zwar durch einen Knoten, den sie als Symbol der Ehe ausgab. Dann hielt sie ihre Lippen auf meine gepresst, während einer, wie mir schien, endlosen Zeit. Ich hatte es eilig, vorwärts zu dringen. Meine 13 Genossen und Genossinnen, darunter Pirithous, waren vor mir eingetreten, und ich fand sie gleich im ersten Saal wieder. Sie waren von den Düften schon ganz betäubt. Ich vergaß zu erzählen, dass mir Daedalus mit dem Faden einen Stofflappen übergeben hatte, der mit einem starken Gegengift getränkt war. Er empfahl mir dringend, ihn als Knebel zu verwenden. Dank diesem Mittel konnte ich, obwohl nur mühsam atmend, trotz der berauschenden Düfte meinen klaren Kopf und gespannten Willen behalten. Freilich war ich am Ersticken, denn, wie ich schon sagte, pflegte ich mich nur in freier Luft wohlzufühlen. Die künstliche Atmosphäre dieses Ortes bedrückte mich. Ich wickelte den Faden ab, betrat einen zweiten Saal, der dunkler war als der erste. Dann einen anderen, noch dunkleren. Dann einen anderen, in dem ich mich nur noch weiter tasten konnte. Meine Hand streifte an der Wand entlang und traf auf eine Türklinke. Ich öffnete die Tür einem Lichtstrom. Ich war in einem Garten. Mir gegenüber, auf einem Beet von Ranunkeln, Adonisröschen, Tulpen und Nelken, sah ich den Minotaurus in lässiger Haltung ruhen. Zum Glück schlief er. Ich hätte mich beeilen und seinen Schlaf ausnützen sollen, aber eines gebot mir Halt und hielt meinen Arm zurück. Das Ungeheuer war schön. Wie es bei den Zentauren geschieht, waren Tier und Mensch bei ihm zu einer gewissen Harmonie verbunden. Außerdem war er jung, und seine Jugend goss über seine Schönheit eine bezaubernde Anmut. Das sind Waffen, die gegen mich stärker sind als Stärke. Sie zwangen mich zum Aufgebot meiner ganzen Energie. Denn man kämpft nie besser als mit der Unterstützung des Hasses. Und ich konnte ihn nicht hassen. Ja, ich hielt sogar einen Augenblick inne, um ihn zu betrachten. Da öffnete er ein Auge. Ich sah, dass er stupid war und begriff, dass ich voran machen müsste. An das, was ich darauf tat, was sich abspielte, kann ich mich nicht ganz erinnern. Trotz der engen Knebelung war mein Geist von den Dünsten des ersten Saales umnebelt. Sie wirkten auch auf mein Gedächtnis ein. Und wenn ich den Minotaurus doch bezwungen habe, so habe ich an meinen Sieg nur eine verworrene, im Ganzen aber lustvolle Erinnerung bewahrt. Das muss genügen, denn ich verbiete mir ja, etwas zu erfinden. Nur mit Bedauern wickelte ich nach Erledigung des Minotaurus den Faden wieder auf und ging in den ersten Saal zurück, um dort meine Genossen zu treffen. Sie saßen zu Tische vor einem festlichen Mahl, das, ich weiß nicht wie und von wem, angerichtet war. Sie schlangen sich voll, tranken in großen Zügen, knutschten sich und feixten wie Narren oder Idioten. Als ich Miene machte, sie zurückzuführen, beteuerten sie, es wäre ihnen dort sehr wohl, und sie dächten gar nicht daran zu gehen. Ich drang in sie und sagte, ich brächte ihnen die Befreiung. Die Befreiung, wovon, riefen sie? Sie beschimpften mich, plötzlich gegen mich verbündet. Ich war sehr traurig wegen Pirithous. Er kannte mich kaum wieder, verleugnete die Mannestugend, machte sich über seine eigene Tapferkeit lustig und schwor schamlos, er würde die wohlige Gegenwart nicht für den ganzen Ruhm der Welt ausschlagen. Nur durch Prügel, Faustschläge, Tritte in den Hintern zwang ich sie, mir zu folgen. Auch waren sie vom Rausch so beschwert, dass sie zum Widerstand unfähig waren. Es war ihnen, so sagten sie mir später, als stiegen sie von einem Gipfel der Wonne in ein enges, dunkles Tal hinab und kehrten in jenen Kerker zurück, den das eigene Selbst bildet und aus dem kein Entrinnen ist. Dennoch zeigte sich Pirithous über diese vorübergehende Zerrüttung sehr beschämt und gelobte sich vor seinen und meinen Augen durch ein Übermaß von Eifer loszukaufen. Kurz danach bot sich ihm eine Gelegenheit, mir seine Hingebung zu beweisen. Ich verbarg ihm nichts. Er kannte meine Gefühle für Ariadne und meinen Groll. Ich verbarg ihm nicht einmal, dass ich von Phaedra hingerissen war, trotz ihres kindlichen Alters. Aber zum Gelingen des kühnen Planes einer Entführung, der sich in meinem Herzen abzuzeichnen begann, bedurfte es der List. Da verfiel denn Pirithous, um mir einen Dienst zu erweisen, auf einen Schlich, in dem sich seine fruchtbare Erfindungsgabe bewährte. Inzwischen zog sich unser Aufenthalt auf der Insel in die Länge, obwohl Ariadne und ich nur an die Abreise dachten. Sie wusste aber nicht, dass ich fest entschlossen war, nur mit Phaedra zu reisen. Pirithous wusste es. Er half mir. Ariadne hatte vor uns das Schiff bestiegen, um sich dort recht komfortabel einzurichten. Wir warteten nur noch heimlich auf Phaedra, um auszureisen. Ihre Entführung fand nicht nach dem Einbruch der Nacht statt, wie zuerst verabredet war, sondern nach der Familienmahlzeit, bei der sie sich noch zeigen wollte. Sie berief sich dann auf ihre Gewohnheit, sich gleich danach zurückzuziehen, sodass man, sagte sie, ihre Anwesenheit nicht vor dem kommenden Morgen bemerken würde. So verlief alles ohne Zwischenfall, und so konnte ich nach einigen Tagen mit Phaedra in Attika landen. Nachdem ich die schöne, aber anstrengende Ariadne auf Naxos abgesetzt hatte. Bei meiner Ankunft erfuhr ich, dass mein Vater Aegeus sich ins Meer gestürzt hatte, als er von Ferne die schwarzen Segel erblickt hatte. Ich hätte weiße Segel setzen sollen statt der schwarzen, so war es ausgemacht, wenn ich von meinem gefährlichen Unternehmen siegreich zurückkehrte. Man kann eben nicht an alles denken. Habe ich darüber nicht schon etwas gesagt? Ich komme nicht gern darauf zurück. Aber ich will doch hinzufügen, dass ich in der Nacht zuvor einen Traum hatte, in dem ich mich schon als König von Attika sah. Gleichviel. Für das ganze Volk und für mich war es ein Feiertag wegen unserer glücklichen Rückkehr und meiner Thronbesteigung, ein Trauertag wegen des Todes meines Vaters. Ich ließ deshalb sogleich Festchöre ausrichten, in denen Wehklagen mit Freudengesängen abwechselten. Meine unverhofft befreiten Genossen und ich selbst tanzten mit. Jubel und Betrübnis. Es empfahl sich, das Volk gleichzeitig in diese entgegengesetzten Gefühle zu versetzen. Manche haben mir später mein Benehmen gegen Ariadne vorgeworfen. Sie sagen, ich habe feige gehandelt. Ich hätte sie nicht verlassen dürfen, wenigstens nicht auf einer Insel. Gewiss. Aber ich wollte das Meer zwischen uns legen. Die Wahrheit ist, dass ich seit meiner Rückkehr nach Athen Phaedra treu geblieben bin. Ich heiratete die Stadt und die Frau miteinander. Ich war Gatte, Sohn des verstorbenen Königs, ich war König. Die Zeit der Abenteuer ist vorbei, sagte ich mir wieder. Es handelt sich nicht mehr um Erobern, sondern um Herrschen. Das war keine Kleinigkeit, denn Athen bestand damals in Wirklichkeit noch gar nicht. Eine Menge kleiner Ortschaften stritten sich in Athen um die Hegemonie, daher Angriff, Zwist, Streit ohne Ende. Man musste die Macht vereinheitlichen und zentralisieren, was ich nicht ohne Mühe erreichte. Ich verwandte Kraft und List darauf. Durch gleiche Landverteilung machte ich mit einem Schlag der Übermacht Einzelner und den daraus entstehenden Zwistigkeiten ein Ende. Es war eine strenge Maßnahme, die den Bedürftigen, das heißt der großen Menge, zugute kam, aber die Reichen empörte, die ich ihres Besitzes beraubte. Sie waren gering an Zahl, aber geschickt. Ich berief die wichtigsten von ihnen zusammen und sagte ihnen: Ich lasse nichts gelten als persönliche Tüchtigkeit und erkenne keinen anderen Wert an. Ihr habt euch zu bereichern gewusst durch Geschicklichkeit, Wissen, Beharrlichkeit. Noch öfter aber durch Ungerechtigkeit und Missbrauch. Die Zwistigkeiten unter euch gefährden die Sicherheit des Staates. Nach meinem Willen soll er mächtig und vor euren Intrigen geschützt sein. Nur so wird er feindlichen Einfällen widerstehen und gedeihen können. Die verwünschte Geldgier, die euch quält, bringt euch kein Glück, denn sie ist in Wahrheit unersättlich. Je mehr man erwirbt, umso mehr wünscht man zu erwerben. Ich werde euer Vermögen herabsetzen. Und zwar mit Gewalt. Ich besitze sie, wenn ihr diese Einschränkung nicht gutwillig annehmt. Mir behalte ich nur die Aufsicht über die Gesetze und die Heeresleitung vor. Am Übrigen liegt mir wenig. Ich will als König ebenso einfach leben, wie ich es bis zum heutigen Tage getan habe. Und zwar auf dem gleichen Fuße wie die kleinen Leute. Ich werde den Gesetzen Achtung verschaffen. Mir selbst eine Achtung, die bis zur Furcht gehen darf. Man soll im Lande ringsum sagen können, Attika wird nicht durch einen Tyrannen, sondern durch eine Volksherrschaft regiert. Denn jeder Bürger dieses Staates wird im Rate gleiches Recht haben, ohne Ansehen der Geburt. Wenn ihr nicht freiwillig mitmacht, werde ich euch, wie gesagt, dazu zu zwingen wissen. Ich werde eure kleinen lokalen Gerichtshöfe und Ratsstuben zerstören und vernichten und werde das, was bald Athen heißen wird, unter der Akropolis versammeln. Den Namen Athen werden die künftigen Geschlechter verehren. Das verspreche ich den Göttern, die mich begünstigen. Ich weihe meine Stadt der Pallas. Jetzt geht und lasst es euch gesagt sein. Dann ließ ich meinen Worten gleich die Tat folgen, begab mich sofort aller königlichen Autorität, kehrte ins Glied zurück und fürchtete mich nicht, ohne Geleit vor aller Augen als schlichter Bürger zu erscheinen. Aber ich beschäftigte mich unermüdlich mit dem Staatswesen, sorgte für Eintracht und wachte über der öffentlichen Ordnung. Pirithous, der meine Rede an die Großen angehört hatte, fand sie schön, aber absurd. Denn so argumentierte er: Die Gleichheit ist unter den Menschen nicht natürlich. Wir müssen weitergehen und sagen, sie ist nicht wünschbar. Es ist gut, dass die Besten mit der ganzen Höhe ihrer Mannestugend über der Masse des Pöbels stehen. Ohne Wettbewerb, Rivalität, Eifersucht bleibt diese Masse formlos und wälzt sich im Sumpf. Sie braucht einen Sauerteig, um aufzugehen. Pass auf, dass sie nicht gegen dich aufsteht. Du magst wollen oder nicht, trotz der von dir gewünschten Gleichheit, die allen beim Anlauf die gleiche Chance bietet, werden sich dem Unterschied der Fähigkeiten entsprechend bald wieder Unterschiede der äußeren Lage herausbilden. Das heißt, eine leidende Plebs und eine Aristokratie. Bei Gott, darauf rechne ich. In sehr kurzer Zeit, hoffe ich. Aber zunächst sehe ich nicht ein, warum diese Plebs leiden soll, wenn die neue Aristokratie, die ich nach Kräften begünstigen werde, die des Geistes ist, wie ich wünsche, und nicht die des Geldes. Um sodann die Bedeutung und Macht Athens zu heben, ließ sich verkünden, dass alle ohne Unterschied aufgenommen würden, woher sie auch kämen, die den Wunsch hätten, sich dort niederzulassen. War das nicht der Grund, der Ödipus, den gestürzten König, das große traurige Wrack, bewog, von Theben nach Attika zu kommen, hier Hilfe und Schutz zu suchen, dann zu sterben? Was mir dann erlaubte, den auf seiner Asche ruhenden göttlichen Segen auf Athen zu lenken. Ich komme darauf zurück. Den neuen Ankömmlingen versprach ich, wer sie auch waren, die gleichen Rechte wie den Ureinwohnern und den früher angesiedelten Bürgern. Die Einstufung in verschiedene Klassen wurde auf später verschoben, wenn Beweise vorliegen. Denn die guten Werkzeuge erkennt man erst im Gebrauch. Mein Urteil über die Menschen sollte von ihren Leistungen abhängen. Wenn ich also später doch Unterschiede unter den Athenern gelten lassen musste und damit eine Hierarchie, so ließ ich diese doch nur Platz greifen, um das allgemeine Funktionieren der Maschine besser zu sichern. So erwarben die Athener dank mir allein von allen Griechen das Anrecht auf den schönen Namen Volk, der ihnen allgemein gegeben wurde und nur ihnen. Das ist mein Ruhm, der den meiner früheren Heldentaten weit übersteigt. Ein Ruhm, zu dem weder Herkules gelangte, noch Jason, Bellerophon, Perseus. Aber, ach, Pirithous, der Gefährte meiner ersten Spiele, folgte mir auf diesem Wege nicht. Alle Helden, die ich nannte, und noch andere wie Meleager und Peleus, wussten ihre Laufbahn nicht über ihre ersten Taten, manchmal eine einzige Tat, hinaus zu verlängern. Ich hingegen wollte mich damit nicht begnügen. Es gibt eine Zeit zum Siegen, sagte ich zu Pirithous, dann einige Zeit zum Bebauen und Fruchtbarmachen, dann eine Zeit, um die Menschen von der Furcht zu befreien. Ich gab nicht zu, dass der Mensch sich an sich selbst hielte und dass er sein Lebensziel im Glück der Mittelmäßigen erblickte. Ich dachte, der Mensch sei nicht frei, würde es niemals werden und das sei gut so. Aber ich konnte ihn nicht ohne seine Einwilligung vorwärts treiben. Freiwilligkeit war nur zu erlangen, wenn man ihm, wenigstens dem Volk, die Illusion der Freiheit ließ. Ich wollte ihn erheben. Er sollte sich nicht mit seinem Lose zufrieden geben, nicht einem Leben mit stets gebeugter Stirne zustimmen. Die Menschheit, dachte ich, immer vermag mehr und ist mehr wert. Ich gedachte der Lehre des Daedalus, der den Menschen durch all das erhöhen wollte, was den Göttern entrissen war. Meine große Kraft war der Glaube an den Fortschritt. Pirithous leistete mir also nicht länger Gefolgschaft. Es gibt einen Punkt, über den hinaus man nur noch allein fortschreiten kann. Sein Rat enthielt nur noch Einschränkung und Begrenzung. Der Mensch verdient nicht, dass man sich so viel mit ihm beschäftigt. Hey, womit soll man sich dann beschäftigen, wenn nicht mit dem Menschen? Er hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen. Beruhige dich. Hast du nicht genug getan? Athens Gedeihen ist gesichert. Ruhe dich auf deinem erworbenen Ruhm und im ehelichen Glück aus. Ich empfehle dir, dich mehr um Phädra zu kümmern. Und in diesem Punkte wenigstens hatte er nicht Unrecht. Denn hier muss ich erzählen, wie der Friede meines Hauses gestört wurde und welche furchtbare Buße ich den Göttern für meine Erfolge und meine Selbstgefälligkeit entrichten musste. Ich hatte zu Phädra unbegrenztes Vertrauen. Ich hatte sie von Monat zu Monat an Anmut zunehmen sehen. Sie atmete nur Tugend. Da ich sie dem verderblichen Einfluss ihrer Familie so jung entzogen hatte, ahnte ich nicht, dass sie deren Gärungsstoffe alle mit sich nahm. Offenbar hatte sie viel von ihrer Mutter. Und als später sie zur Entschuldigung anführte, sie sei unverantwortlich und vorbestimmt, musste man zugeben, dass daran etwas Wahres war. Der Sohn, den ich von der Amazone gehabt hatte und den ich vor allem anderen liebte, war keusch. So keusch, wie ich in seinem Alter zuchtlos gewesen war. Er durchstreifte Wald und Forst, nackt unter dem Mond, Miet den Hof, die Feste, vor allem die Gesellschaft der Frauen. Wie liebte ich ihn. Schön, stolz, widerspenstig. Nicht etwa gegen mich, den er verehrte, noch gegen die Gesetze, wohl aber gegen die Konventionen, die die Bejahungen einschränken und die männliche Tapferkeit ermüden. Ihn wollte ich zum Erben. Ich würde ruhig einschlafen können, wenn ich die Zügel des Staates in seine reinen Hände gelegt hätte. Denn für Drohungen wie für Schmeichelei war er unzugänglich, das wusste ich. Dass Phaedra sich in ihn verlieben könnte, auf diesen Gedanken kam ich erst, als es zu spät war. Ich hätte es ahnen sollen, denn er war mir ähnlich. Nun fing ich schon an zu altern und Phaedra blieb ungewöhnlich jung. Sie liebte mich vielleicht noch, aber wie man einen Vater liebt. Ein solcher Altersunterschied zwischen Gatten ist nicht gut. Das sollte ich zu meinem Schaden erfahren. Was ich Phaedra nicht verzeihen kann, ist denn auch nicht diese Leidenschaft, die schließlich ziemlich natürlich war, obwohl sie den Inzest streifte, sondern dass sie einsah, sie würde ihr nicht frönen können und nun meinen Hippolytos verleumdete, dem sie die unreine Flamme zuschrieb, die sie selbst verzehrte. Als Vater verblendet, als Gatte allzu vertrauensselig, glaubte ich ihr. Ausgerechnet dieses eine Mal verließ ich mich auf die Beteuerung einer Frau. Auf meinen unschuldigen Sohn rief ich die Rache Poseidons herab. Und mein Gebet wurde erhört. Wenn die Menschen sich an die Götter wenden, wissen sie nicht, dass die Götter sie meist zu ihrem Unglück erhören. Durch plötzlichen, unvernünftigen, leidenschaftlichen Willen hatte ich meinen Sohn getötet. Ich bin noch untröstlich darüber. Dass Phaedra sich gleich darauf im Bewusstsein ihrer Untat selbst gerichtet hat, das ist in Ordnung. Aber jetzt bin ich selbst der Freundschaft des Spiritus beraubt. Ich fühle mich einsam. Und ich bin alt. Als ich den Ödipus in Kolonos aufnahm, war er aus seiner Heimat Theben verjagt, ohne Augen, in Ungnade elend. Aber er hatte wenigstens seine beiden Töchter bei sich, deren beständige Zärtlichkeit sein Leiden linderte. Er hatte in seinem Unternehmen in allen Stücken versagt. Mir war der Erfolg beschieden. Selbst der dauerhafte Segen, den seine sterbliche Hülle dem Lande bringen soll, in dem sie ruht, wird nicht seinem undankbaren Theben zugutekommen, sondern Attika. Es wundert mich, dass man von der Begegnung unserer Schicksale in Kolonos, von dieser Konfrontation an der Kreuzung unserer elenden Lebenswege so wenig gesprochen hat. Ich halte sie für Gipfel und Krone meines Ruhmes. Bis dahin hatte ich alles meinem Willen gebeugt, alle sich mir beugen sehen. Allein in Ödipus erkannte ich einen Adel gleich dem meinen. Er hatte der Sphinx getrotzt, den Menschen dem Rätsel gegenüber aufgerichtet und es gewagt, ihn den Göttern entgegenzustellen. Wieso und warum hatte er dann seine Niederlage angenommen? Hatte er mit der Blendung nicht selbst dazu beigetragen? In diesem grausigen Attentat gegen sich selbst war etwas, was ich nicht begreifen konnte. Ich teilte ihm meine Verwunderung mit. Aber ich muss es gestehen, seine Erklärung befriedigte mich nicht. Vielleicht verstand ich sie auch nicht gut. Allerdings sagte er mir: Ich habe einer Regung von Wut nachgegeben. Ich konnte sie nur gegen mich selbst richten. An wen sonst hätte ich mich halten sollen? Angesichts der Unermesslichkeit des anklagenden Grauens, die sich vor mir aufgetan hatte, empfand ich das gebieterische Bedürfnis, zu protestieren. Es war eine Instinkthandlung. Ich habe mir die Augen ausgestochen, um sie dafür zu bestrafen, dass sie etwas nicht hatten sehen wollen, was offen zutage lag und was mir, wie man sagt, hätte in die Augen springen müssen. Aber in Wirklichkeit, ach, wie soll ich dir das erklären? Niemand hat den Schrei verstanden, den ich damals ausstieß. O Dunkle, du mein Licht, und du verstehst ihn ebenso wenig, das spüre ich. Man hörte darin eine Klage, aber es war eine Feststellung. Dieser Schrei bedeutete: Dunkel, du wirst von jetzt ab das Licht sein. Und während das azurne Firmament sich vor mir mit Finsternis bedeckte, bestirnte sich im selben Augenblick mein innerer Himmel. Er schwieg und blieb einige Augenblicke in tiefe Betrachtung versunken. Dann fuhr er fort. Während die Außenwelt sich für immer den Leibesaugen verhüllte, öffnete sich in mir ein neuer Blick auf die unendlichen Perspektiven einer inneren Welt, die ich bis dahin verachtet hatte, weil die Welt des Scheins allein für mich existierte. Und diese unseren Sinnen unerfassbare Welt ist die einzig wahre Welt. Das weiß ich jetzt. Alles Übrige ist nur eine Illusion, die uns trügt und unsere Kontemplation des Göttlichen trübt. Ich will, sagte ich ihm, die Bedeutsamkeit der zeitlosen Welt nicht leugnen, die du dank deiner Blindheit entdeckst. Aber was ich nicht verstehen will und kann, ist, warum du sie der äußeren Welt entgegenstellst, in der wir leben und handeln. Weil die neuen Wahrnehmungen dieses inneren Auges mir plötzlich bewusst machten, ich hätte mein menschliches Herrschertum zu einem Verbrechen errichtet, so dass alles Weitere befleckt wurde. Nicht nur meine persönlichen Entschlüsse, sondern auch die meiner beiden Söhne, denen ich die Krone überließ. Denn ich entäußerte mich sofort des wankenden Königtums, das mein Verbrechen mir verschafft hatte. Und du hast wohl schon erfahren, zu welchen Untaten meine Söhne sich haben hinreißen lassen und welche schicksalhafte Schmach auf allem lastet, was die sündige Menschheit erzeugen kann. Meine traurigen Kinder sind nur ein erlauchtes Beispiel dafür. Denn natürlich sind meine Söhne als Frucht eines Inzestes besonders dazu vorbestimmt. Aber ich glaube, dass die ganze Menschheit von einer Art ursprünglichem Makel betroffen ist, sodass selbst die Besten gezeichnet und dem Bösen, dem Verderb geweiht sind und dass der Mensch nicht auskommen kann ohne irgendwelche göttliche Hilfe, die ihn von dieser ersten Befleckung reinigt und ihm seine Schuld erlässt. Er schwieg noch einige Augenblicke, als wünschte er, noch tiefer einzudringen. Dann fuhr er fort. Du wunderst dich, dass ich mir die Augen ausgestochen habe. Und ich wundere mich selbst darüber. Aber vielleicht trieb mich noch etwas anderes zu dieser unüberlegten, grausamen Tat. Irgendein geheimes Bedürfnis, mein Schicksal zum Äußersten zu treiben, meinen Schmerz zu verschärfen und eine heldische Bestimmung auszufüllen. Vielleicht ahnte ich von ungefähr die erhabene, erlösende Macht des Leidens. Deswegen widerstrebt es auch dem Helden, ihm auszuweichen. Darin bezeugt sich, glaube ich, vor allem seine Größe. Nie ist er tapferer, als wenn er als Opfer fällt. So erzwingt er den Dank des Himmels und entwaffnet er die Rache der Götter. Wie dem auch sei, und so jammervoll meine Irrtümer waren, der Zustand übersinnlichen Glückes, zu dem ich gelangt bin, belohnt mich heute reichlich für alle Leiden, die ich erdulden musste. Ohne sie wäre ich sicher nicht dazu gelangt. Lieber Ödipus, sagte ich ihm, als ich begriff, dass er zu reden aufgehört hatte. Ich kann diese Art übermenschlicher Weisheit nur loben, zu der du dich bekennst. Aber mein Denken kann dir auf diesem Wege nicht folgen. Ich bleibe ein Kind dieser Erde und glaube, dass der Mensch, gleich viel wer er ist und so verderbt er dir erscheinen mag, die Karten ausspielen muss, die er in der Hand hat. Gewiss ist es dir gelungen, noch dein Unglück zum Guten zu wenden und ihm eine engere Berührung mit dem abzugewinnen, was du das Göttliche nennst. Außerdem lasse ich mich gern davon überzeugen, dass an deiner Person ein Segen haftet und dass er sich, wie die Orakel künden, der Erde mitteilt, wo du für immer ruhen wirst. Ich fügte nicht hinzu, mir liege daran, dass es Attikas Boden wäre, und beglückwünschte mich dazu, dass die Götter Theben zu mir überführt hatten. Wenn ich mein Schicksal mit dem des Ödipus vergleiche, bin ich zufrieden. Ich habe es erfüllt. Ich hinterlasse die Stadt Athen. Ich habe sie noch mehr geliebt als meine Frau und meinen Sohn. Ich habe meine Stadt geschaffen. Nach mir wird mein Denken sie unsterblich bewohnen. Ich willige in den einsamen Tod, dem ich mich nähere. Die Güter der Erde habe ich genossen. Es tut mir wohl zu denken, dass die Menschen sich nach mir, dank meiner als glücklicher, besser und freier erkennen werden. Zum Heil der künftigen Menschheit habe ich mein Werk getan. Mein Leben ist vollendet. Das Hörspiel brachte Theseus nach einer Erzählung von André Gide. Funkbearbeitung Gerd Westphal. Die Sprecher waren Theseus Peter Lühr, Minos Horst Balke, Pasiphae Claire Rueck, Ariadne Stefanie Wiesand, Daedalus Wolfgang Golisch, Icarus Alois Garg, Pirithous Kurt Lieg, Ödipus Kurt Ebbinghaus, Toningenieur Friedrich Wilhelm Schulz, Regie Karl-Peter Bilz.